Bite FM. Es ist 23 Uhr. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen hier bei 80%, der Sendung für Punk und so auf Bite FM. Am Mikrofon sind wie immer Thorsten Fiebig und Timo Drexler. Das erste Lied spielt uns der Uranium Club aus Minneapolis vor. Es heißt Small Grey Man. Chateau wall, dig up diabolical poop, Las Vegas casino, safe cracking thief, surfing with terrorists, down at Bondi Beach, but I'm stuck at some other one, no fancy tags in my clothes, the least known person, the world's never known, Romeo takes a swallow, I want to trade sex for information. You're small and gray. They all want to know your... What's your name? Peter Bergman, TV star. How I wonder who you are. Such nice clothes. Where's the tags? In the purple shopping bag. Fashion icon at the beach. Take out your trash, but be discreet. Grab a snack before you go. Drop off the mail and hit the road. His privacy. When he's out, no photos, please. Peter Bergman, TV star. How I wonder who you are. Small Grey Man von The Uranium Club, auch bekannt als The Minneapolis Uranium Club Band. Im Jahr 2016 ist das Debütalbum erschienen, ein Jahr darauf kam ein Live-Album und dann 2018 die Cosmo Cleaners. Jetzt für das 4.-3. Album haben sie etwas länger gebraucht. Am 1. März erscheint Infants Under the Bulb und davon war Small Grey Man ein erstes Vorabstück. Wieder auf Static Shock Records aus London und Anti-Fade Records. Danach geht es für die Band auf Australien-Tour. Für uns geht es jetzt weiter mit Verven Varven, einer Band aus UK, ein Seitenprojekt der Garagen-Rockband Black Time, und auch bei Verven Varven geht es garagig zu. Das Lied heißt Fountains und ist erschienen auf einem Tape mit 8 Stücken insgesamt. Four Bars of Hate heißt das Ganze und ist bei Girlsville Records erschienen. Fountains von Verven Varven. FM. We'll be right back. Einen wunderschönen guten Abend, jetzt auch von mir, Timo Drexler, hier bei 80% deiner persönlichen Punkrock-Lieblingssendung auf BeidFM. Das waren Pod Valiant mit dem Stück Vola, eine Band, die sich Mitte, Ende der 80er unter dem Namen Vagrants gegründet hat. Den Namenswechsel vollzogen sie dann 1992-93, nachdem sie eine 7-Inch und einen Compilation-Track bei Lookout Records veröffentlicht hatten, dem Label, wo auch Green Day ihren Anfang fanden. Allerdings waren Vagrants und Pod Valiant stets musikalisch etwas völlig anderes und auch die Zahl der Fans und HörerInnen ging leicht auseinander. Vola ist der Titelsong von ihrer zweiten 7-Inch aus dem Jahre 1993, die noch die B-Seite Low Dexterity Points enthält. Dieses Stück erschien dann allerdings noch einmal in einer überarbeiteten Version auf dem Album Trans Audio. Vergangenes Jahr ist bei Numero Group eine Doppel-LP erschienen namens Never Return. Dort sind alle Studioaufnahmen von den Vagrants und Pod Valiant zusammengefasst. Eine Veröffentlichung, über die ich mich sehr gefreut habe und die ich in meinem musikalischen Jahresrückblick bisher unerwähnt gelassen habe. Und so geht's auch mit dem nächsten Stück weiter. Ebenfalls eine Wiederveröffentlichung und ebenfalls eine Doppel-LP ist Spinach Blasters, eine neue Doppel-LP-Compilation mit Stücken der Band Electric Eels, die Protopunk-Band, die sich 1972 in Ohio gegründet hat und damit in einem sehr fruchtbaren musikalischen Umfeld gelandet ist, mit Rocket from the Tombs und Peri Ubo unter anderem. Es ist eine neue Compilation mit fast 30 Stücken, also sehr viel ausgefallener als die LP Die Electric Eels aus dem Jahre 2014, wo nur 13 Stück zu finden waren. Und es ist auch ein Lied, das dort nicht enthalten ist, welches jetzt folgt und auch quasi das Genre von Electric Eels ganz gut beschreibt: Rock'n'Roll. Upside down in a ditch, except a care unit with an ear-to-ear stitch. I switch on my receiver to channel 42. All I see is my reflection, beat them black and blue. Back and roll, don't fall in a hole. 150,000 feet below. Back and roll, I'm going out of control. Honey, I don't even wanna know. Patient, I don't remember a thing. I feel like a puppet that is hanging from a string. With a special commando for a celebrity gang. I was flying your death over the sea of Japan. It was 5 and 12, and I was thinking to myself. And I turned to my co-pilot and said, "Isn't that a meeting on sight?" And he said, "You got for slugs," and said, "I think you're right." Back and roll, when he fell in the hole, 150,000 feet below. Back and roll, don't fall in the hole. I hope you get here by a pole. FM. You're turning back the years, can't seem to let it all go. No matter how things appear, it's always here, you know. Jawbreaker, risk taker, coming undone. I know who you are when you're under the gun. Is it that southern silly? Is it that Nashville nonsense? What happened to your dream? You told me that you lost it. Go pick it up, put your leather shoes on. Saber-tooth tiger coming out of your cage, step in the light of desire. Starving for nothing won't make you feel full. I know who you are when you're stuck in your skull. You're a $2 pistol. Es ist ein bisschen affig, aber ich sag's trotzdem. Remember where you heard it first, nämlich bei 80% auf Byte FM. Das gerade war Brennan Whittle mit dem Hit $2 Pistol. Und wenn das nicht demnächst überall in den Radios hoch und runter läuft, dann weiß ich's nicht. Perfekter 90er Jahre Sheryl Crow Vibe von dieser Songwriterin aus Nashville, Tennessee. Die hat zuvor schon einige Alben rausgebracht, eher mit so klassischen Indie-Folk-Liedern. Jetzt auf Hochglanz gebürstet, kann man sagen. Aber meine Entschuldigung, das trotzdem hier in dieser Punk-Sendung zu spielen, ist unter anderem, dass es bei Kill Rockstars erschienen ist, diese Single. Mal gucken, wann und ob da mehr kommt. Auch noch erwähnen möchte ich das ganz tolle Video zu dem Lied $2 Pistol. Das löst perfekt die erste Textzeile ein. Da heißt es ja, you're turning back the days. Und tatsächlich fühlt man sich perfekt in die 90er Jahre zurückversetzt und wünscht sich Viva 2 und MTV zurück. Brennan Whittle, $2 Pistol. Der Nachname der Dame schreibt sich übrigens W-E-D-L, also ein bisschen österreichisch. Weiter geht es jetzt deutlich punktypischer mit Pura Mania, einer Band aus Vancouver, / Mexico City. Die haben vor mittlerweile 7 Jahren ihr letztes Album rausgebracht. Das Album Cerebros Punk ist damals in Deutschland auch auf Sabotage Records erschienen. Und jetzt gibt es 4 Songs auf einer neuen EP. El Mundo al Revés werden wir jetzt hören, erschienen unter anderem auf Roadshlag Records. Und der Sound ist hymnischer Punk, Oi und Mitsingchöre. Pura Mania. Yeah. Als nächstes vorbereitet habe ich ein Lied von der Dortmunder Band Kotzschmerztablette. Das Quartett hat just ihr erstes Tape rausgebracht, am 12. Januar diesen Jahres erschienen. 9 Lieder in rund 18 Minuten. Bei dem Albumtitel haben sie sich von einem Wandtattoo inspirieren lassen. Live, Love, Love heißt das Ganze. Davon spiele ich jetzt das Lied Reinorgeln oder wie man bei uns sagen würde, die Batterie abklemmen. Das waren Creative Control mit dem Lied I Don't Know von ihrem ersten 5-Song-Demo, was gerade erschienen ist. Die Band stammt aus Atlanta, Georgia. Mehr gibt es darüber nicht zu erfahren auf der Bandcamp-Seite dieser Combo. 5 Lieder enthält ihr erstes Demo, darunter ein Cover von Proletariat Options von der legendären This is Boston, Not LA Compilation. Weitermachen möchte ich jetzt mit der aktuellsten Band der Sendung und das nicht thematisch gemeint, sondern wirklich kalendarisch, denn vor genau einer Woche hat die Band Red Art aus Schweden ihr erstes Demo veröffentlicht, das 5 Lieder enthält und auf 40 Kassetten limitiert ist. Die Band bewegt sich irgendwo im Genre Garage Punk, ist dabei eher den einfachen Gemütern zugewandt, wenn es um Text, Musik und Komposition sowie Arrangement geht. Aber das machen sie genau richtig so. Do this or get shoot. Bite FM. Das waren Society, beziehungsweise das war Society. Denn die Band, beziehungsweise das Projekt mit dem Namen, das nach etwas Großem klingt, besteht eigentlich nur aus einer Person. Die heißt Sims Harden, ist überwiegend im Internet tätig unter dem Namen U2 is a Government Drone und präsentiert dort neue Musik, die ihm gefällt. Society ist ein Soloprojekt abseits von seiner Band. Mish mit Social Flies ist im Juni vergangenen Jahres ein Tape rausgekommen mit 8 Songs, die er zu 99% alleine aufgenommen hat und die musikalisch in Richtung Crass und Flux of Beginnings gehen, sowie auch This Heat oder neuere Bands wie Strawman Army. Eine kleine Hommage ist das eben gehörte Stück Band from the Rock Sea, also zumindest der Titel. Weiter geht es mit dem Stück Only Noise von der Band oder dem Projekt Chainsaw President. Das Ganze ist erschienen auf der 15. Ausgabe der Flannan Tape Sampler. Und wenn ihr euch schon immer eine Mischung aus Eggpunk und C86 Pop gewünscht habt, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. Thank you. said all I could say. I'll leave you alone, getting out of your way. Ja, ihr hört immer noch die Punk-Sendung auf Byte FM. 80% ist hier und gerade eine der schrägsten Bands, die ich, glaube ich, hier jemals gehört habe. Einfach, weil sie so eklektisch alles zusammenwürfeln, was sie gut finden. Blood Command sind das gerade aus Bergen in Norwegen. Ein Quintett, alle immer in Adidas-Klamotten gekleidet. Sehen so ein bisschen Hip-Hop-Gang-mäßig aus damit. Und die Band veröffentlicht seit 2010 schon Platten. Das fünfte Album World Domination ist bei Hassel Records erschienen und davon hören wir gerade das Lied Decades im Hintergrund. Wie gesagt, wie ein komplett wirr zusammengestelltes Mixtape geiler Musik, abwechslungsreich und alle möglichen Styles auf hohem Niveau vorgetragen. Das macht irgendwie richtig Spaß und ich dachte erst, was sind das für Scharlatane? Verarschen die einen irgendwie, aber ich habe dann einen Konzertausschnitt gesehen, wo sie im letzten Herbst im SO36 in Berlin gespielt haben und es handelt sich doch um eine ernstzunehmende auch Liveband, Blood Command. Gleich hören wir jetzt Thrash Metal von dieser Band und das Lied heißt Bear Witness, ebenfalls vom Album World Domination. FM. I'm not afraid to die. Ambulanz aus Leipzig waren das. Das Quartett hat Mitte Dezember ihre zweite Kassette rausgebracht mit 7 Stücken. Musikalisch etwas rockiger als Lassie, mit besserem Englisch als X-White. Bei Phantom ist das Ganze nicht rausgekommen, sondern aber bei It's Eleven, einem kleinen neuen Label aus Chemnitz. Ob der Name eine Hommage an die Spinal Tap Doku ist, weiß ich nicht. Würde diese Information gegebenenfalls nachreichen. Vielleicht geht es aber auch um Verspätung bei der Bahn. Da würde auch der Songtitel Hours von Ambulanz passen. Sense of being better off alone, face against the dim lit wall, counting my lucky stars. Das war die Band God Psychic aus Dänemark. Sie haben gerade ihre erste 6-Song-12-Inch rausgebracht auf 2 französischen Labels namens La Crêpe und Beast. Davon hörten wir gerade den Opener Harnessed Energy. Aufgenommen wurde das Ganze bereits 2021. Die Band ist zu viert ins Studio gegangen und als Quintett wieder rausgekommen, denn sie haben gleich den Aufnahmeleiter und Mixer, der für extra Instrumente zuständig war, angeheuert. Und das war's dann auch schon von mir im Januar 2024 hier bei 80% auf BeidFM. Als letztes kommt noch die Band Paranoid Time aus Seattle von ihrem Demo aus dem Jahre 2016, das Lied Iron into Dirt. aus, vorbei. Der schöne Schein war das. Ein neues Stück von der Band aus Berlins produktivem Untergrund, wo Punk, Post-Punk, Wave produziert wird wie nix Gutes. Bei aus sind auch Leute dabei, die sonst zum Beispiel bei Die letzten Ecken und Leak Musik machen. Und ja, die haben wirklich jede Menge zu tun. Am 16. Februar erscheinen jetzt 3 neue Lieder von aus, wie gehabt beim Neuköllner Label Static Age Musik. Düster geht es jetzt auch zu Ende hier bei 80%. Jetzt kommt noch ein ganz langes Stück, 7 Minuten 4 Sekunden von Cleese E., ebenfalls aus Berlin. Das Stück heißt Erregung und ist das Titelstück von ihrem Album, das am 23.02. erscheint. Auch das Video sei sehr empfohlen. Nach 80% geht es hier gleich weiter mit der Wiederholung des Gastspiels mit dem Kreuzberger Musiker Berkan. Und wir sind am 20. Februar wieder für euch hier auf Sendung. 20. Februar, 23 Uhr, 80% bei Byte FM. Bis dahin, macht's gut, kommt gut durch die Nacht. Tschüss. Auf Wiederhören. So voller Zweifel und Sorgen, so ohne Selbstironie. Schulen in Reihe stehen, halt es nicht aus, wie der Rauch, der aufsteigt, mich ätherisch verfolgt und kein Stück Hoffnung müht sich Lunge zu Herz und die Telegramme und die Melange aus Blau-Schwarz, das rasselt sich, brüllend durchs Fuchsseeland, bricht jeglichen Sinn und den letzten Verstand, ich kann die Angst nicht mehr ertragen und den Spinnweben sucht, doch die Kanonen wollen donnern und die donnern ziemlich gut. FM in eigener Sache. Hallo, ich bin Sophie Hunger und ich bin Mitglied im Verein Freunde von Byte FM. Und ich unterstütze diesen Sender, weil Musik am Radio meistens ein bisschen blöd ist, aber nicht bei Byte FM. Deswegen werdet doch auch Freund von Byte FM, damit Byte FM weiter atmen kann. Unterstützt gutes, unabhängiges Musikradio. Vielen Dank. Merci. Ciao, ciao. Mitglied werden über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde.